Aufgabe 4.4 B2. Ein Firmensprecher beschreibt die Struktur der Metro Group. Hören Sie das Interview und ergänzen Sie Übung 3. Was für ein Unternehmen ist die Metro Group? Die Metro Group gehört zu den wichtigsten Handelsunternehmen im Inland, aber auch im Ausland. Der Konzern hat eine klare Struktur. An der Spitze steht die Metro AG als strategische Management Holding. Das operative Geschäft teilt sich dann in vier Geschäftsfelder: Großhandel, Lebensmitteleinzelhandel, Non-Food-Fachmärkte und Warenhäuser. Sicherlich haben Sie schon von Real, Mediamarkt, Saturn oder Galeria Kaufhof gehört oder sogar schon dort eingekauft. All diese Märkte gehören zur Metro-Gruppe. Seit wann gibt es die Metro-Gruppe? Die Metro AG gibt es seit 1996. Sie entstand durch die Verschmelzung verschiedener Handelsunternehmen, die es schon mehr oder weniger lange davor gab. Die Geschichte des Kaufhofs zum Beispiel reicht bis ins Jahr 1879 zurück. Saturn gibt es seit 1961, der erste Mediamarkt eröffnete 1979. Wo sitzt die Gruppe? Die Metro AG hat ihren Sitz in Düsseldorf. Die GmbHs sind an verschiedenen Orten. Die Media Saturn Holding GmbH sitzt in Ingolstadt, die Galeria Kaufhof GmbH in Köln und die Real SB Warenhaus GmbH in Mönchengladbach. Haben diese Unternehmen nur Standort in Deutschland oder auch in anderen Ländern Europas? Wie ich bereits sagte, orientiert sich die Gruppe international. Die Expansion ins Ausland war und ist sehr wichtig und nicht nur in Europa, sondern weltweit. Insgesamt ist die Metro Group an über 2100 Standorten vertreten, und zwar in 33 Ländern Europas, Afrikas und Asiens. Wie viele Mitarbeiter beschäftigt die Gruppe? Bei so vielen Standorten brauchen wir natürlich auch eine entsprechende Mitarbeiterzahl. Die Gruppe beschäftigt insgesamt ca. 300.000 Mitarbeiter aus 150 verschiedenen Ländern. Und wie hoch ist der Umsatz? 2009 hatten wir einen Umsatz von rund 65,5 Milliarden Euro. Auch hier ist das Ausland wichtig, denn über 59% des Umsatzes haben wir außerhalb Deutschlands erzielt. Vielen Dank für Ihre Information. Sehr gern.